Ihr hört Framerts musikalisches Fundbüro. Vergessenes, Unvergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Mit Lowell Foulson, B.B. King, Johnny Gita Watson, Cary DeNegris, Larry Williams, Paul Desmond, Reggie Workman, Duck Baker, Blanche Calloway und Charles Stepney. You had one driver, now you got about two or three. Oh, baby, let me ride in your automobile. Cause I know you got a good little car, darling, but you got 2 minutes driving at the wheel. You got 2 drivers at daytime, you got about 2 drivers at night. Cause it ain't no 2 drivers gonna treat your little car right. Oh, baby, just let me ride in your automobile. Cause I know you got a good little car, darling, but you got 2 minutes driving at the wheel. baby. You're always low. When I checked your battery, you know your heart wouldn't blow. Oh, baby. Just let me ride in your automobile. Cause I know you got a good little car, darling, but you got too many drivers at the wheel. You said you wanna know, baby, know the way I feel. Then put one arm around me, put the other on the wheel. Oh, baby, let me ride in your automobile. Cause I know you got a good little car, darling, but you got too many riders at the wheel. I may as well shout about it. Charles Stepney, 1931 bis 1976, wurde in Chicago geboren, startete im Jazz und am Vibraphon, konnte aber ebenso Keyboards, Schlagzeug oder Gitarre spielen. Aber in der Hauptsache war er für Chess Records in Chicago und dessen Sublabel Cadet tätig. Für Muddy Waters produzierte er Electric Mud und After the Rain für Howlin' Wolf, sein experimentelles psychedelisches Album, das Howlin' Wolf hasste, zwei Alben für Gitarristen Phil Upchurch und alle Alben der Rotary Connection, sowie das Debütalbum deren Sängerin Minnie Riperton. Auf Gimme Some Sugar hören wir Charles Stepney mal sein eigenes Süppchen kochen. Zum Einsatz kommen neben dem E-Piano und Keyboards ein damals sehr beliebtes Rhythmusgerät der Firma Hohner zum Einsatz. Der Automatic Rhythm Player N von Hohner aus dem Jahre 1972 hatte 20 feste Rhythmen, die man untereinander mischen konnte. Snare-Drum, Hi-Hat, Rumba-Hülse und Becken ließen sich dabei an- und ausschalten. Swing, Shuffle, Rock'n'Roll, Foxtrot, Cha-Cha, Tango, Blues, Bossa Nova, English Waltz, Bayoun, Begin, Beatfox, Rumba, Marsch, Beat, Paso Doble, Walzer, Western, Samba und Slow Rock nannten sich diese automatischen Schlagmuster. Charles Stepney scheint mir den gleichen Rhythmus wie schon Timmy Thomas auf Why Can't We Live Together verwendet zu haben, unter welcher der Bezeichnung dieser dann auch immer im Atlantic Rhythm Player N gelaufen sein mag. Entschuldigung, Automatic Rhythm Player N. So viel zum Automatic Rhythm Player N, Baujahr 1972. Keine Ahnung, ob ihn heute noch jemand verwendet und wie viel er als Sammlerstück dann wert ist. Vermutlich ist er heute noch in dem ein oder anderen Musikinstrumente-Museum anzutreffen. Auf Charles Stepney folgten in Framats musikalisches Fundbüro drei absolute Blues-Riesen. Zuerst Lowell Foulson 1964 mit Too Many Drivers, 1961 I Got a Bad Blues, B.B. King und schließlich Johnny Guitar Watson, Posing von 1963, den werden wir später noch als Pianisten hören, aber nun erst einmal ein weiterer Gitarrist, Cary Denigris, der etliche Jahre in der Band des Drummers Chico Hamilton war, Hang On von 1999. Thank you. Das kann man schon Fusion nennen oder Jazzrock. Cary DeNigris spielte bei Chico Hamilton in den 2000er Jahren, vielleicht sogar schon in den 90er Jahren, jedenfalls über mehrere Jahre. Zweite Runde Rhythm and Blues. 1967 spielte Johnny Guitar Watson ein Album namens In the Fats Back ein. Gemeint war der Pianist Fats Waller. Auf Supposen wird Johnny Piano Watson übrigens auf der gesamten LP vom Bassisten der Three Sounds, des Pianisten Gene Harris begleitet, Andrew Simpkins, Drummer Paul Humphreys war unter anderem eins der Nachfolger von Buddy Rich in der Harry James Band. Es schließt sich dann an Johnny Guitar Watson, sein Kollaborateur Larry Williams an. 1968 spielte der dann schon Soul, bekannt war er aber als Rock'n'Roller. Dizzy Miss Lizzy, Slow Down, Short Fat Fanny sind so seine bekanntesten Stücke. Ein großer Einfluss auf John Lennon von den Beatles hatte er ebenfalls. Shake Your Body Girl, 1968, Larry Williams. Auf einen weiteren Unterlabel von Chess veröffentlichte Lowell Foulson sein Payday Blues von 1961, am Piano dabei Lloyd Glenn. Checker Records war zwar einer Plattenfirma in Chicago ansässig, Foulson war aber ein Westküstenblueser, geboren in einem Native Reservat in Oklahoma, musikalisch sozialisiert im Texas Blues und lange Zeit der zweitbeliebteste Sänger-Gitarrist hinter B.B. King. Im Gegensatz zu B.B. King schaffte er es aber nicht, ein größeres weißes Publikum für seine Musik zu interessieren. Yeah. Supposing I should fall in love with you. Tell me something, baby. Do you think that you could love me too? Listen, if I should hold you and caress you, or would it impress you? Or would it distress you? Tell me, baby. Supposing I should say, for you I yearn. Tell me something else. Would you think that I'm speaking out of turn? All right. Supposing I declare it, would you take this love and share it? You could let me too. If I should hold you and caress you, yeah, would it impress you? All right. Or would it distress you? I got to know now. Supposing I should say, for you I yearn. Now tell me, would you think I was speaking out of turn? Thank you. And if you think I'm not in love with you, baby, listen. Grits ain't groceries, eggs ain't poultry, and Mona Lisa Doug's soul food. Yeah. A portable bar, and there is Lula. She wants a TV set, and there is Carrie. She'll take anything she get. Oh, baby, I've got those pretty blues. Boys, I got so many women. Tell I don't know what to do. Here is Mary, she wants silk and lace, and Barry's daughter. She wants cosmetic for her face. And Barry's Bessie, she wants furniture too. And here comes Nelly. Ain't satisfied with nothing I do. I said, whoa, baby. I've got those pretty blues. Boys, I'm in a whole lot of trouble. And I don't know what to do. Bassist Reggie Workman ist der gleiche Jahrgang, nämlich 1937, wie sein ungleich bekannterer Kollege Ron Carter. Der 7 Wochen jüngere Workman war in den 60ern bei Art Blakey's Jazz Messengers. Mit Coltrane, Monk, Pharoah Sanders, James Moody, Herbie Mann und vielen anderen hatte er ebenso gespielt und war im Studio tätig gewesen. Im Vergleich zu Ron Carter ist sein Output als Solokünstler erheblich geringer. Seit 1977 gab es 7 Alben, bei Ron Carter sind es dann übrigens 45. Ich habe eine Kontrabass-Solo-Version des Bossa-Nova-Klassikers Samba de Orfeo ausgewählt aus dem Jahr 1979. Davor gibt es eine Bandversion des gleichen Titels von 1963 mit Altsaxophonist Paul Desmond, Gitarrist Jim Hall und Schlagzeuger Connie Kay vom Modern Jazz Quartett. Thank you. Obwohl der Kontrabass ein großes und visuell imposantes Instrument ist, ist er nicht unbedingt ein sehr lautes. Eine akustische Gitarre könnte gut unverstärkt mit einem Kontrabass zusammenspielen, ohne Angst haben zu müssen, verdeckt zu werden. Duck Baker ist ein akustischer Fingerstyle-Gitarrist, 1949 in Washington D.C. geboren, sind seine Einflüsse sehr weitreichend. Blues in allen Formen, Jazz in allen Formen und daneben die schottische und irische Volksmusik. Wir hören ihn jetzt mit einer 1993er Aufnahme, Roundabout Midnight, eine Komposition des Pianisten Thelonious Monk. Thank you. Blanche Calloway war die 5 Jahre ältere Schwester von Cab Calloway. Sie begann ihre Karriere schon in den 1920er Jahren, nahm 1925 schon eine Platte mit Louis Armstrong auf. In den 30er Jahren war sie die Orchesterleiterin eines Jazzorchesters. Blanche Calloway and her Joy Boys, unter anderem mit Cozy Cole am Schlagzeug und Ben Webster am Tenorsaxophon. Von denen hören wir Line Jive. Zu der Zeit war es sehr ungewöhnlich, dass eine Frau eine Orchesterchefin eines reinen Männerorchesters war. Reine Frauenorchester gab es einige, und in den 40er Jahren hatte dann auch Blanche Calloway eine reine Frauenband. Das war Framas musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und nun Blanche Calloway and her Joy Boys mit Line Jive aus dem Jahre 1935.